1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle, wenn wir jetzt keinen Sendeausfall im Fernsehen hätten. Das wäre natürlich auch sehr schön. Ich weiß nicht, wer mich noch sieht oder hört. Ich fange mal einfach an. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute eine freie Themennacht und das bedeutet, dass ihr mich gerne anrufen könnt, wenn ihr mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema. In der Hoffnung, dass die Fernsehzuschauer mich zumindest hören können, falls sie mich nicht sehen können. Ich glaube, ihr könnt mich nicht sehen. Fangen wir mal ganz einfach an und wir hoffen, dass auch diese Panne behoben wird. Der erste Anrufer ist Michael und Michael ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Michael. Ja, grüß dich. Mann, das ist ja toll. Dich höre ich, das ist schon mal sehr gut. Ja, ja, ich höre dich auch. Ich sehe dich nicht. Ich habe hier das Logo auf dem Bildschirm. Aber ja gut, Hauptsache wir hören uns. Das heißt, ich liege meiner Vermutung nahe, dass ihr mich nicht sehen könnt im Fernsehen. Ja, im Augenblick, also bei mir funktioniert es nicht. Pechschwarzes Bild und das Logo. Ja, ja, unten links in der Ecke. Kommt denn ein Fernsehton raus? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt stumm geschaltet, weil das ist ja immer so ein Problem, das, wenn man den Ton sollte, hat, nicht im Fernsehen. Sollte man machen, ja. Egal, wir beide fangen mal einfach an und unterhalten uns. Um was geht's bei dir, Michael? Ja, erstmal, ich bin ganz überwältigt, dass ich durchgekommen bin. Ich habe vor einem Jahr schon mal so ungefähr so eine Ecke angerufen, aber dann habe ich mit deinen Mitarbeitern gesprochen und dann bin ich dann irgendwie eingenickt, ja. nicht zuletzt, also das ist halt auch ein Teil meines Problems, weil über mein Problem bin ich alkoholabhängig geworden. Ja. Ah, also ist der Grund deines Anrufes die Alkoholabhängigkeit? Nicht primär. Das größte Problem ist halt, dass ich nie eine Freundin hatte bis jetzt zu meinem Alter. Also ich habe mal eine kennengelernt, das ging so ein bisschen und ich habe mir immer vorgenommen, wenn jemand verheiratet ist oder verlobt oder so, dann machst du nichts, aber weißt du, wenn du dann mal eine ganze Zeit alleine gewesen bist, dann irgendwann überkommt sich dann halt. Eins nach dem anderen. Du bist 50 Jahre alt und hattest noch nie eine Freundin. Ja, richtig. Bevor wir das vertiefen, wie sieht das denn im Moment mit dem Alkohol aus? Ja, das ist natürlich, das ist im Augenblick halt ein Problem, das halt halt immer noch da ist. Ist das immer noch da? Wie lange bist du schon Alkoholiker? Seit 27 Jahren, so quasi. War so gut. Seitdem du 27 bist? Ja, so in der Ecke, ja. Wie kommt es denn, dass du dann vorher, bevor du Alkoholiker wurdest, keine Freundin hattest? Ja, das war kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Ich hab ja auch vorher mit deinem Kollegen gesprochen. Ich habe mit 14 Jahren, als ich 14 Jahre war, ein Mädchen kennengelernt, wie das halt so ist, so im Teenageralter, nicht? Mhm. Haben wir so ein bisschen rumgealbert, wie das halt so ist, nicht so. Dann hat sie zu mir gesagt, also, ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt wohnt, aber die wohnte bei meinem Nachbarort und dann hat sie, da waren gerade Sommerferien, kommst du dann noch morgen wieder vorbei und so. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber da war so eine Blockade da. Mhm. Du hast auch noch nie mit einer Frau geschlafen? Nee, habe ich auch. Ist ja heftig mit 50 Jahren. Ja. Nie was passiert. Mittlerweile, ich hab mir heute auch überlegt, rufst du denn überhaupt nochmal an, weil irgendwie halt mit dem Alkohol und so das. Ah. Richtig. Michael, ich muss mal eben die Fernsehzuschauer begrüßen für den Fall, dass ihr mich gerade nicht gehört habt. Wir hatten leider wieder eine Panne, wie ihr gerade gesehen habt. Das Bild war nicht da. Ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt. Falls ihr mich nicht gehört habt, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr ausgehalten habt. Das Problem ist offensichtlich behoben. Vielen Dank an die fleißigen Kollegen in der Technik. Ich unterhalte mich gerade mit Michael. Michael ist 50 Jahre alt, Alkoholiker, seit 25 Jahren ungefähr. Ja, so in der Ecke. In der Ecke. Und hatte, also, naja, ist auf ein Jahr kommt es jetzt nicht an. Und ist ja im Prinzip ist ja schlimm genug. Ist schlimm genug, ja. Und hatte mit seinen 50 Jahren noch nie eine Freundin und auch noch nie Sex. Ja. Das ist schon sehr ungewöhnlich und sehr krass. Sorgen mache ich mir aber bei dir um dich wegen des Alkoholismus, Michael. Wie viel trinkst du denn am Tag? Ja, das kommt, also letztes Jahr war halt ganz schlimm. Ja, da habe ich fast, sage ich mal, das ganze Jahr durchgetrunken, ne? Und hab irgendwie, sage ich mal, schlimmerweise eine Lösung gefunden, wie ich das auch wirklich die ganze Zeit durchhalte, weil vorher habe ich größere Zeiträume gehabt, wo ich trocken war. Ja, ich habe ja auch eine Therapie gemacht. Wie viel Mal hast du eine Therapie gemacht schon? Einmal. Nur einmal? In 23 Jahren nur einmal, das ist verdammt wenig. Es kommt ja eigentlich noch schlimmer. Ja, ich habe auch Krebs gehabt, ja. Und eigentlich das. Und was für ein Krebs? Lymphdrüsenkrebs. Ja. Wie alt warst du da? Hodgkin-Lymphom. Ja. Wie alt warst du da? Ja, das war vor der, da hatte ich mich gerade entschlossen, die Therapie zu machen. Das war Anfang 2005. Und dann bin ich, dann habe ich halt einen Rückfall gehabt, habe gesagt, oh, ich gehe jetzt in die Klinik so, und dann habe ich am Hals eine dicke Knoten ertastet. Wie ist es denn heute mit der Krebserkrankung? Ja, bis jetzt ist da nichts mehr aufgetreten, aber hast du denn dann gemacht? Was hat man mit dir gemacht? Ja, Chemotherapie. Sechs Monate. Also es war. Aber ich hab mich da gut aufgehoben gefühlt. Aber irgendwie, weißt du, was mir gefehlt hat, war halt so dieses Gefühl, da wenigstens dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, ja. Und dann Moment, mal wieder einen neuen Anfang zu machen, ja. Das Gefühl hat dir gefehlt, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein? Ja, richtig. So kommt mir das vor, ja. Das habe ich Also das heißt, du hast so eine schwere Erkrankung gehabt, und hast wieder angefangen zu saufen danach. Ja, richtig. Und nimmst in Kauf, dass du stirbst an dem Alkohol. Über kurz oder lang. Ja, mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann jetzt mittlerweile auch, deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe gedacht, rufst du jetzt überhaupt noch an, weil ich habe irgendwie auch die Hoffnung verloren. Ja, weil du auch viel zu wenig tust. Ja, sicher, ja, das stimmt. Weißt du, wenn du mir sowas erzählst, du hast seit 23 Jahren ein Alkoholproblem, verdammt nochmal, was bist du eine Lusche, wirklich, wenn du nur ein einziges Mal dich in eine Therapie begeben hast. Mensch, Junge, was verschleuderst du dein Leben? Und jetzt hast du dein Leben nochmal geschenkt gekriegt und bist offensichtlich durch die schwere Erkrankung durch und packst die Chance nicht beim Schopf. Du bist doch noch nicht alt, kannst doch noch einen neuen Anfang auch mit 50 schaffen. Ja, ich meine, im Prinzip hast du schon recht, aber... Nee, nix aber. Kein aber. Aber auch nicht einen Satz aber. Aber... Nee, nix aber. Kein Satz aber. Was? Ich hab Klinik. Auch, du musst sofort in die Klinik. Du musst sofort in die Klinik. Ja. Ich meine, da hast du schon recht. Das stimmt schon. Das ist klar. So, und die andere Sache mit der noch nie stattgefundenen Liebe, das ist natürlich sehr bedauerlich, aber das hängt sicher auch damit zusammen, zumindest die letzten 20 Jahre. Ja, klar, aber warum, wenn das vor, ich meine sicher, das ist jetzt natürlich auch wieder, kannst du auch wieder sagen hier, aber wenn das vorher funktioniert hätte, dann wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. Mhm. So, das denke ich mir, ja. Gut. Von was lebst du? Ja, im Augenblick... Ja, ich habe vor ein paar Jahren sind meine Eltern gestorben. Ich habe jetzt eine Eigentumswohnung gekauft. Ich habe mich mit meiner Schwester geeinigt und habe ein paar hast Euro du bekommen. Du hast geerbt von den Eltern? Ja. Eigentumswohnung gekauft, muss man schon knet haben. Und von was lebst du so? Von was kaufst du dir deinen Alkohol? Ja, von dem, was ich jetzt eben noch habe. Ach so. Ich meine, ich habe jetzt auch, klar, Das geht jetzt so, wie soll ich sagen? Allmählich für zu Neige. Ja, nee, aber das geht so Hand in Hand. Ich habe auch, ich war vor ein paar Wochen bei der AGE und irgendwo muss ich ja mal anfangen. Mhm. Wie gesagt, jetzt habe ich endlich mal den Anfang gefunden, dass ich auch mit dem Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, und der Arzt hier in Düsseldorf ist im LKA, dass ich mit dem gesprochen habe und habe gesagt, vor zwei Tagen mal, habe gesagt, hör mal hier, kannst du mir helfen? Und also Michael, ja. Ich merke schon, dass du da sind ja noch Impulse bei dir, dass du noch was verändern willst. Du rufst ja an, du hast mit den Leuten da gesprochen, du gehst zur AGE, du machst ja noch was. Das heißt, du hängst nicht ab, du hast dich nicht komplett aufgegeben. Ich kann nur wirklich an deinen Lebenselan, deinen Lebensmut appellieren, dass du das jetzt aber ganz radikal weiterführst. Sonst kannst du kannst schon den Großteil deines Lebens auf die Müllkippe werfen. Das ist schon schlimm genug. Das ist schon schlimm genug. Aber es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Man kann es immer wieder verändern. Man kann jeden Tag ein neues Leben beginnen. Jeden Tag. Das kann auch ein alter Mensch noch, der noch viel älter ist als du, kann auch noch jeden Tag ein neues Leben beginnen. Ich will jetzt kein Aber mehr hören. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, dass es irre schwer ist für dich, wenn du so lange in dieser Schiene drin warst, da rauszukommen. Aber solange noch ein Hauch Chance besteht, das zu schaffen, und die Chance ist da, ich bin sicher, musst du das machen. Musst du das machen. Ja, im Prinzip ist mir das ja schon immer klar gewesen. Nur, wie gesagt, das ist eben, ich bin halt so der Mensch gewesen, der halt immer gesagt hat, der immer irgendwie Ausreden gefunden hat und so. Und dann da hast du schon, also da muss ich dir wirklich völlig recht geben. Also das kann ich auch nicht verleugnen. Könnten wir uns einigen, ab heute, ab diesem Gespräch keine Ausreden mehr? Oh Mann, Ausreden habe ich die ganzen 20 Jahre gehabt. Das ist schwierig. Ich weiß. Ja. Ja, dazu, das habe ich eigentlich, ja, wahrscheinlich versucht habe ich es nicht, das stimmt. Keine Ausreden mehr. Ja. Ab morgen musst du alles in die Wege leiten. Hm. Weißt du, was du und wie du es in die Wege leiten sollst? Ja, im Prinzip ist mir das alles klar. Ich habe die Leute hier, ich habe hier eine Selbst... Ich habe auch in einem Café für Suchtabhängige gearbeitet. Okay, dann bist du eingebunden. Das heißt, du weißt, was du machen musst. Ja, ja. Du musst in die Klinik, das ist ja klar, ne? Ja. Michael, keine Ausreden mehr. Morgen ist Mittwoch, mitten in der Woche. Das ist eine gute Zeit, um sich noch um was zu kümmern. Wir haben nicht Freitag oder so. Mittwoch ist ein guter Tag. Was gäbe ich drum, wenn wir beide uns in einem Dreivierteljahr oder Ende des Jahres nochmal sprechen könnten und du erzählst mir von dem Erfolg, den du vorzuweisen hast. Ja. Ja, das wäre gut. Das stimmt. Mehr wollen wir jetzt nicht mehr sagen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir im Dezember miteinander sprechen könnten. Ja, okay. Und du mir dann sagst, es gab keine Ausreden mehr. Ja, okay. Und du mir sagst, ich bin durch die Hölle gegangen, aber jetzt stehe ich hier. Ja, okay. Gut. Jetzt gibt's auch kein Gespräch mehr mit meinem Psychologen. Du weißt, was du zu tun hast und du musst handeln. Ja, okay. Michael, wirklich toi toi toi von Herzen bis zum Dezember. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Für das Gespräch und das war sehr gut, dass ich da mit dir reden konnte. Sehr gerne, Michael. Alles Gute von Herzen. Okay. Doch. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmals Entschuldigung für den kleine Panne am Anfang, aber jetzt sind wir ja alle hier. Hier ist Anne und Anne ist 69. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Ja, Anne, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. 69 es bist du. Sie klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin ein bisschen erkältet. Na, wir können dich gut verstehen. Und das ist in Ordnung. Ja, um was geht's denn? Und zwar geht es darum, ich bin seit 6 Jahren jetzt verwitwet und ich komme dann noch immer nicht mit klar. Ist dein Mann vor 6 Jahren plötzlich verstorben? Naja, plötzlich, was heißt plötzlich? Also auf einmal sagt er schon. Er war zwar vorher lange krank, aber er war dann zwischendurch immer wieder, das ging immer auf und ab. Dann war er wieder ganz in Ordnung. Dann kam er wieder ins Krankenhaus. An was ist er gestorben? Auch an einem, gerade alles Mögliche. Zwar war er Epileptiker und dann hatte er Parkinson, Herzinfarkte. Ah ja, also ein schwerkranker Mann. Ja, ja. 6 Jahre ist das jetzt her. Ja. Und du kommst nicht darüber hinweg? Nee, ich schaffe das einfach nicht. Was heißt das, du kommst nicht darüber hinweg? Wie sieht dein Leben aus? Und zwar ist das so, ich bin 2003 ist er ins Pflegeheim gekommen. Mhm. Weil ich 1995 hatte ich einen Schlaganfall und konnte ihn, weil er auch krank war, ja zu Hause nicht pflegen. Mhm. Und er ist dann vom Krankenhaus aus gleich in ein Pflegeheim gekommen. Ja. Und dann haben die Kinder gesagt, ich sollte nicht alleine zu Hause bleiben, weil sie sich alle auch nicht drum kümmern können, weil sie ja auch arbeiten müssen und so. Mhm. Ich sollte zu einem Vater ziehen. Zum Sohn ziehen? Nee, zu meinem Mann. Ach so, auch ins Pflegeheim? Ja. Ach so, verstehe. Und da haben wir das dann, obwohl da 2 Jahre Wartezeit ist, haben die das dann geschafft, dass ich dann von einem Tag praktisch auf den anderen dahin zu meinem Mann ziehen konnte. Und da lebst du jetzt immer noch? Ja. Du lebst in einem Pflegeheim? Ja. Obwohl du gar nicht in einem Pflegeheim leben musst? Doch, müsste ich schon. Also du brauchst Hilfe? Ja, auch. Also nicht so doll extrem. Wie? Ich habe einen Schlaganfall gehabt, 95. Ja. Und schwer sehbehindert bin ich und linke Seite etwas beeinträchtigt. Aber damit habe ich mich schon abgefunden. Aber du kannst zum Beispiel alleine zur Toilette gehen. Ja. Das kannst du. Du kannst dich auch alleine anziehen. Ja. Ja. Und hältst dich so den Tag über in deinem Zimmer auf oder ja, was machst du? Ja, ja. Hm. Bist du auch sehr unglücklich in dieser Situation? Ja, eben. Das ist es ja auch. Das ist es auch. Ich komme mir so eingesperrt vor. Im Prinzip würdest du viel lieber in deiner Wohnung wohnen. Das ja. Da haben wir 30 Jahre gelebt. Und weil die Kinder so gedrängt haben, bist du in dieses Pflegeheim gegangen? Ja, ich meine, aber auch mit Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Denn wie mein Mann schon hier war im Pflegeheim und ich war alleine zu Hause, bin ich auch fürchterlich mal gefallen da und hätte da dann sonst gelegen. Wenn die Kinder nicht, also die wohnten kurz um die Ecke rum, die Tochter, wenn ich abends rumgekommen bin, weil ich dann mich nicht gemeldet habe, dann haben sie mich dann ja auch gefunden. Ja, und dann haben die natürlich Angst gehabt, dass das öfters vorkommt. Eben, genau, richtig. Hast du aber alleine ein Zimmer in dem Pflegeheim? Ja, jetzt ja. Vorher hatte mein Mann und ich ein sehr, sehr großes Zimmer zusammen. Ja. So praktisch ein Doppelzimmer. Ja. Da haben wir uns ganz schön gemütlich eingerichtet gehabt. Mhm. Das war wunderschön. Und 42. Hochzeitstag haben wir auch noch oben gefeiert. Mhm. In dem Zimmer. Und das Kurioseste ist ja, wir haben genau hier über dem Zimmer gewohnt, wo ich jetzt wohne. Mhm. Und also, ich weiß nicht, und ich habe manchmal auch so das Gefühl, so die ganzen Geräusche sind von oben, kommen hier noch runter. Seine Geräusche? Ja. Was hörst du denn dann von ihm? Ja, so, dass er dann mal schnarcht oder dann mal so, so ein bisschen polterig ist. Mhm. Und das sind dann wohl aber auch die da oben jetzt wohnen im Zimmer. Ja, das mischt sich vielleicht auch mit deinen Erinnerungen und deinen... Eben, genau. Du hast gerade gesagt, ich fühle mich ja eingesperrt. Ja. Warum fühlst du dich eingesperrt in diesem Heim? Ja, weil... Es kommt immer wieder hier was vor, und zwar jetzt im Moment haben wir wieder diese Krankheit, diese ansteckende Krankheit, ich vergesse das immer wieder, das heißt, Brechdurchfall. Wie heißt die? Brechdurchfall, ah ja. Mukoviszose oder wie, keine Ahnung, wie das heißt. Und dieser geht im ja, Heim? Ja, ja, von einer Etage zur anderen, und dann haben wir jetzt total Quarantäne schon wieder gehabt. Ach so. Da dürfen die Kinder nicht kommen und gar nicht. Ach so, ja, dann fühlt man sich ja wirklich wie im Gefängnis. Ja, aber wirklich. Das heißt, du darfst nicht raus und es darf niemand rein? Ich darf nicht raus, nein. Ich muss immer ständig in meinem Zimmer jetzt bleiben. Wie lange denn noch? Ja, das weiß ich noch nicht. Ach du lieber Himmel. Bis das aufgehoben wird. Das heißt, also wenn alles gut ist, kannst du körperlich schon ein bisschen rausgehen, spazieren. Ja, das geht schon. Ja, natürlich. Ich habe einen Rollator. Hm. Aber wenn jetzt diese Krankheit jetzt hoffentlich dann bald vorbei ist, ja, fühlst du dich dann immer noch eingesperrt in dem Pflegeheim? Ja, manchmal schon, weil ich kann auch mit keinem so richtig hier umgehen, weil... Also keine Freunde, gute nein, Bekannten nein, gefunden da? Die sind alle älter, also sehr viel älter, ja, ab 70 aufwärts mhm, und sogar über 100 schon das bei heißt, gewesen. Das heißt, du sitzt wirklich fast immer alleine in deinem Zimmer? Ja, ja. Und was machst du da? Du, guck Fernsehen. Mhm. Der Fernseher läuft den ganzen Tag? Nö, nur wenn ich Lust habe. Und sonst aber die ganze Nacht auf Radio. Ja. Ich höre meistens Radio. Ah, ja. Und deine Kinder, abgesehen jetzt von der Quarantäne, kommen dich schon regelmäßig besuchen? Die kommen immer, ja. Mhm. Jeden Sonntag kommen meine Tochter und mein Schwiegersohn. Mhm. Doch, das muss ich schon sagen. Und meine Tochter und so, sie sind auch sehr bemüht auch. Ja. Also ich bin ja bestimmt nicht undankbar. Will also, ich auch nicht sein. Also ist ein großes Problem, glaube ich, schon bei dir auch die Einsamkeit. Ja, abends hauptsächlich. Abends, genau. Ja. Und das ist damit auch verbunden, dass du nicht so richtig davon loskommst, dass du noch so trauerst um deinen Mann. Ja. Vielleicht wäre das ein bisschen anders, wenn du ein bisschen erfüllteres Leben hättest. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich auch meinen Hobbys nachgehen könnte, die ich früher gehabt habe. Was hast du denn für Hobbys gehabt? Ich habe Teppiche geknüpft. Mhm. Ich habe gezeichnet, also gemahlen. Das geht Bilder nicht mehr, gemahlen. Ne? Das kann ich alles nicht mehr. Weil ich meine linke Hand, da fehlt die Feinmotorik. Ja, und du kannst ja auch nicht mehr so richtig gucken, so eben, gut, ne? Genau, das ist das. Ich habe einen super großen Bildschirm, Fernseher, Flachbildschirm haben die Kinder mir extra gekauft, damit ich da wenigstens gucken kann. Wissen die Betreuer da im Heim, dass du dich schon einsam fühlst? Ja. Aber die machen nichts. Ne, können die ja gar nicht. Das ist so. Keine Idee, was man da mal machen kann. Nein, auch nicht. Das ist ja auch so, die sind alle unterbesetzt hier. Mm, mm. Da fehlen laufend Leute, Nachtwachen werden andauernd welche zugezogen von Leitwärmen, ja. Die manchmal man gar nicht kennt. Hast du denn das Gefühl, wird immer gewechselt. Also es sind schon wenig Leute, aber hast du das Gefühl, dass ihr zumindest ordentlich betreut werdet? Ja, auf jeden Fall. Also die gehen ordentlich mit euch Eltern und kranken Leuten um? Muss ich sagen, ja. Und ich habe auch so einige Schwestern, mit der komme ich sehr gut klar. Mm. Also ich komme an und für sich mit allen gut klar, davon ganz abgesehen. Also, ein großes Problem ist, dass die Trauer noch nicht richtig bewältigt ist. Nee. Kannst du, du sagst, du kannst ja aus diesem Heim raus, ne, mit dem Rollator. Ja, das ja. Geht schon. Ist das eine Stadt, in der du wohnst, eine größere, eine mittelgroße? Ja. Eine große oder mittelgroße? Mhm. Ja. Weißt du, was ich gerade so ein bisschen überlege? Es gibt ja überall, in ganz Deutschland, gibt es Trauergruppen, auch von alten Leuten. Ja. Die ihre Partner verloren haben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wenn wir dir da was raussuchen würden in deiner Umgebung, dass du da mal hingehen könntest. Wie weit kannst du dich denn fortbewegen von deinem Heim? Also nicht sehr viel weit. Nicht sehr weit. Ich kann auch nicht mit dem Bus alleine fahren, weil ich habe extra einen Behindertenausweis, wo dran steht, nur mit Begleitung. Verstehe. Also das müsste dann schon sehr nah bei dir in der Gegend sein. Ja, richtig, genau. Vielleicht gibt es aber auch so Gruppen, ich weiß das nicht, müssen wir gleich mal gucken, die vielleicht auch zu Leuten kommen. Kommt, also dass ein paar Leute zu dir kämen mal. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, die Ärzte kommen ja auch alle hierher. Ich weiß, was ich glaube. Das ist ja das Gute. Ja, genau. Ich glaube, Anne, das Hauptproblem ist die Einsamkeit. Ja. Wenn du ein bisschen mehr Unterhaltung hättest und Spaß am Leben, und dann würde es dir rundherum auch besser gehen. Ja, genau. Das glaube ich. Und ich habe also wirklich viel versucht, hier mit anderen anzuknüpfen. Mhm. Und ich habe auch viele Interessenten gefunden, mit denen man sich unterhalten konnte. Mhm. Aber das Dumme war, ich habe immer das Pech gehabt, dass ein paar Wochen später die gestorben sind. Ah ja, das ist natürlich wirklich in Altenheim. Und dann habe ich mich an den gehängt und dann bin ich natürlich noch weiter runtergezogen worden. Das muss man sich ja mal als jüngerer Mensch auch vor Augen halten. Da ist man in einem Pflegeheim, in einem Altenheim, wo viele ältere Leute, kranke Leute auch sind. Ja, ja. Und dann befreundet man sich mal vielleicht mühsam mit jemandem an und dann stirbt er weg. Eben, das ist das. Und das ist natürlich grauselig. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar, das kann ich mir gut vorstellen. Liebe Anne, also viel können wir nicht tun, aber wir werden mal gucken, ob wir dir so, vielleicht gibt es so eine Gruppe, vielleicht haben wir da irgendeine Idee, dass da Leute mal zu dir kommen oder vielleicht sogar, ob etwas unmittelbar in deiner Umgebung ist. Wir machen uns jetzt im Hintergrund mal schlau. Das wäre nett, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen fündig würden. Mhm. Aber du kannst einfach, sag doch auch mal die Stadt, in der du wohnst. Vielleicht meldet sich jemand aus der Stadt noch und hat eine Idee. Hamburg. Ach, in Hamburg. Jo. Ja, das ist ja super. Das ist ja super, da gibt's ja ganz viel. Ja. Also, liebe Hamburger, die ihr zuhört, wenn ihr da irgendjetzt eine Idee habt, was man da so machen kann, in welchem Stadtteil ist dein Pflegeheim? Das ist Ostdorf, nennt sich das. Okay. Ostdorf-Lorup. Gut, das werden jetzt alle Hamburger kapiert haben, wo das ist. Da werden mich auch bestimmt jetzt wieder erkannt haben. Ach, das macht du. Ja, haben. Das war doch ein nettes Gespräch. Ich bin im Grunde genommen bekannt wie ein bunter Hund. Na, siehst du. Das ist doch nicht schlimm, wenn man dich erkannt hat. Das sind meine Kinder. Ja. Mhm. Liebe Anne, also wir überlegen mal, und ich bin sicher, dass es eine ganze Menge Hamburger jetzt auch gibt, die auch ein bisschen überlegen, ja, wie wir dir helfen können. Das wäre schön, und ja. Wenn das heute Abend nicht gleich klappt, wir haben ja deine Telefonnummer, dann rufen wir dich an und dann gucken wir weiter. Ja? Ja. Von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und du legst auf und wir melden uns aber gleich nochmal. Ich danke schön, ja. Sehr gerne. Tschüss, Anne. Darf ich dann sagen, dass ich nochmal ein Autogramm möchte, bitte? Das sagst du gleich meinem Psychologen, die Anschrift. Alles ja? klar. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Muss es doch irgendeine Möglichkeit geben in Hamburg, also wenn es jetzt irgendwo auf dem platten Land wäre, aber das muss doch irgendwie möglich sein, dass die alte Dame ein bisschen Abwechslung bekommt und dass man sich vielleicht besucht oder was auch immer, überlegt mal. So, jetzt möchte ich euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag obligatorisch unsere Themennacht, und das Thema heißt, ich will da raus. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einer unangenehmen, für sie fast unerträglichen Situationen leben. Also zum Beispiel, die sagen, ich will da raus. Zum Beispiel aus einer schlimmen Ehe, aus einer furchtbaren Familie, aus der Prostitution, aus einer Sekte, aus der Neonazi-Szene, aus einem unerträglichen Beruf, aus der Kriminalität, vielleicht auch aus einem Krankenhaus, was auch immer. Wer von euch fühlt sich sehr, sehr unwohl in der Situation, in der er ist gerade und sagt, ich will hier raus, ich will da raus? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder per Mail am besten anmelden für morgen, domian@wdr.de, und ihr könnt auch gerne morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung. Ich will da raus. Lina, 72 gesagt, entschuldige Lina. 32, guten Morgen. Lina? Ja, hallo? Jetzt ist Lina zu hören. Lina, 32 stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hast du den Ton von deinem Radio und vom Fernseher ganz runter gedreht? Einen Augenblick, ich kann uns auch ins andere Zimmer gehen. Ja, gehen wir ins andere Zimmer und guck nicht in den Fernseher, das irritiert immer. Ja. Genau. So, über was reden wir beide? Über mein Kind, was vor 2 Wochen am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Mhm. Wie alt ist dein Kind geworden, Lina? 8 Monate. Wie ist es genau passiert? Erzähl mal. Ich bin nachts, ich habe mich schon gewundert, warum mein Kind nicht schreit, weil sie hat ein normales Bett. Und sie kommt normalerweise immer in der Nacht halt rüber. Und da hat mich das ein bisschen irritiert, dass sie nicht rübergekommen ist. Aber ich habe halt gedacht, ja, vielleicht hat sie es gelernt oder so. Was heißt, sie kam rüber? Sonst hat sie sich immer zu mir ins Bett gelegt oder hat angefangen zu schreien. Weil ich, das ist halt in den Monaten da, wo man als Kind seine Mutter halt braucht. Mhm. Und da ist sie halt nicht rübergekommen und ich muss Ihnen mal doof fragen, das Kind war 8 Monate alt. Kam das Kind alleine aus dem Bettchen, um in dein Bett zu kommen? Nein, normalerweise hat sie immer angefangen zu schreien, aber das ist direkt halt in dem Bett, die sind direkt nebeneinander fast, aber da kommt sie halt hochgekrabbelt. Mhm. Mhm. Okay. Und dann legt sie sich halt immer neben mich und so. Und ja, da ist halt sie nicht gekommen und da habe ich mich schon gewundert und ich habe auch schon so geguckt und da lag sie halt und ich dachte, sie schläft. Ich dachte, ja, vielleicht hat sie es ja gelernt, so über Nacht in ihrem Bett zu schlafen, weil sie sieht, ja, Mama ist da. Mhm. Und dann bin ich am Morgen aufgewacht und wollte sie gerade aufwecken. Und dann habe ich halt gesehen, sie atmet nicht mehr, bin ich zusammengebrochen, habe meinen Lebensgefährten aufgeweckt und ja, dann war sie verstorben. Das habt ihr dann schon gleich so auch bemerkt, dass sie tot ist? Nein, ich hab sie angeguckt, dann bin ich erstmal nochmal in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht. Und ich habe es nicht wirklich gesehen, weil sie war halt unter der Decke. Und du hast es gesehen? dass da was nicht stimmt, dann hast du dir noch einen Kaffee gemacht? Nein, das habe ich ja halt noch nicht gesehen. Ach so. Ich bin abgeguckt, sie sah ziemlich normal aus, als würde sie schlafen. Und weil das Atmen sieht man ja auch nicht wirklich. Wenn man kurz reinguckt, ob alles okay ist, ob sie da überhaupt noch drinnen liegt, habe ich mir noch kurz einen Kaffee gemacht, dann wollte ich sie wecken, habe sie rausgenommen, sie hat sich kein Stück gerührt. Dann habe ich mich schon so gewundert, meinte hallo, Entschuldigung, nicht hallo, ich meinte aufwachen und so. Aber dann ist sie halt nicht aufgestanden und dann habe ich meinen Lebensgefährten aufgeweckt. Und ja, dann habe ich den Krankenwagen, meine Mutter und so angerufen. Und als der Krankenwagen kam, war nichts mehr zu machen? Nein, sie war schon tot. Ich habe gar nichts davon bemerkt. Das Ganze ist vor 2 Wochen passiert. Ja. Machst du dir in irgendeiner Form Vorwürfe? Ja, ich hätte nachgucken sollen in der Nacht. Und mein Lebensgefährte, der hat mich erst in den Arm genommen und meinte so, ja, mach dir keine Vorwürfe und so, hat er auch zu mir gesagt. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist der Lebensgefährte der Vater des Kindes? Ja. Ja. Wir haben uns beide auf das Kind gefreut. Sie hieß Marie, heißt. Und ja, aber dann meinte er muss mit der Sache klarkommen, alleine. Er war auch schon immer so ein zurückgeschlossener Mensch und so. Und ja, dann ist er. Er meinte, ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ja. Und ja. Und was hat er gemacht? Er ist zu seiner Mutter gegangen und das habe ich nicht verstanden. Und jetzt frage ich mich, ob er überhaupt zur Beerdigung kommt. Ach, er ist immer noch nicht zurück? Er ist seit 2 Wochen bei seiner Mutter. Ja. Und hat dich alleine gelassen in der ganzen Misere, in der Traurigkeit. Ja. Was ist denn mit dem los? Wie alt ist der? Er 34. 34 und geht in einer so ernsten Lebenssituation zu seiner Mutter und lässt seine Freundin alleine? Ist ja unfassbar. Ich hab's nicht wirklich verstanden. Das verstehe ich auch nicht, muss ich dir sagen. Hat er denn mal angerufen? Er hat sich nicht gemeldet. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich mache mir Sorgen. Der hat auch kein Mal angerufen? Nein. Hast du denn mal angerufen da bei der Mutter? Seine Mutter meinte nur immer, ja, er ist nicht da. Ich weiß nicht, ob sie ihn halt auch beschützen will oder einfach das verheimlichen möchte. Ich weiß es nicht. Aber was sind denn das für... Weiß die Mutter denn, dass das Kind tot ist? Also die Oma? Ja, das weiß sie. Und die konnte dich auch nicht besuchen? Ja, was sind denn das für Zustände? Ich komme mit seiner Mutter auch nicht wirklich klar. Wann ist die Beerdigung? In 2 Tagen. Das heißt, er weiß das noch gar nicht genau, wo die und wann die ist? Wie bitte? Er weiß nicht genau, wann und wo die Beerdigung ist. Ich hab ihm eine SMS geschrieben, ich habe seiner Mutter gesagt. Seine Mutter meinte, das interessiert mich nicht und sie will das gar nicht wissen, was mit dem Kind ist, wann sie beerdigt wurde. Das Kind war ja nun 8 Monate alt. Hat die Oma sich vorher auch nicht für das Kind interessiert? Nein, sie mag halt nur ihren Sohn und ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber sie mag mich nicht und ich mag sie auch nicht besonders. Ich komme nicht mit dieser Frau wirklich klar, weil sie einfach so kaltherzig ist und so. Wie lange bist du denn mit deinem Lebensgefährten schon zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. Und da lässt der Kerl dich alleine. Ich bin fassungslos. Ja. Wie ist denn die Beziehung zwischen euch gewesen eigentlich bisher? Eigentlich relativ gut. Eigentlich relativ gut und das war auch ein Wunschkind. Ja. Wer ist denn da bei dir in der Wohnung noch? Das ist jetzt meine Schwester, der hilft mir ein bisschen bei, die Wohnung sauber zu halten. Ach so, die Schwester, seine Schwester ist das, die steht schon auf deiner Seite. Nein, meine Schwester. Deine Schwester und die steht dir zur Seite. Ja, aber die ist noch etwas jünger, aber die kümmert sich halt um mich und... Das ist ja schon sehr nett. Ja. Dann bist du nicht... Ansonsten hast du außer deiner Schwester niemanden jetzt in der schweren Zeit? Meine Mutter noch. Ja. Ich finde das ganz schlimm alles. Also natürlich erstmal schlimm, dass ein Kind gestorben ist. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Aber ich finde auch die Situation sehr traurig für dich, dass du da von ihm alleine gelassen wirst. Jetzt ist bald die Beerdigung. Wie ist dir denn zumute, wenn du an die Beerdigung denkst? Ganz schlimm. Das glaube ich. Wie wird die Beerdigung verlaufen? Wie hast du es geplant? Erstmal, dass der Pastor, ich möchte das gerne in der Kirche haben, ist, dass wir da alle zusammen beten, so ganz traditionell. Mhm. Danach später, dass sie dann halt begraben wird. Mhm. Hast du die Kleine später nochmal gesehen? Ich wollte sie sehen, aber die meinten, das ist nicht gut für die Eltern, wenn sie noch mal ihre Tochter sehen. Mhm. Das macht das nur schlimmer, weil die sieht halt nicht so aus wie früher. Mhm. Es ist so medizinisch und rechtlich ist alles ganz klar, dass das plötzlicher Kindstod war. Ja. Also das kann es nur gewesen sein. Naja, ich gehe davon aus, dass die Polizei auch da war und sich alles angeschaut hat. Ja. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen. Ja. Mhm. Kann ich Ihnen noch was sagen? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oh Gott. Ich schlage mal vor, Lina. Es fällt dir alles ein bisschen schwer. Leg doch mal bitte auf und wir melden uns sofort nochmal bei dir und dann ist ein bisschen mehr Ruhe zum Sprechen, okay? Gut, machen wir es so. 1.36 Uhr haben wir und wir machen weiter mit der Marita. Und Marita ist 35. Guten Morgen, Marita. Guten Morgen, Domian. Marita, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Missbrauch meiner Kinder. Deiner Kinder? Ja, um zwei. Ja, von wem? Durch wen? Durch von meiner Freundin, damals der Lebensgefährte, mit dem sie, den sie damals kennengelernt hatte. Mhm. Wie alt waren deine Kinder damals? Meine Kinder waren damals 7 und 13. Ja. Das liegt ja schon eine Weile zurück. Ja. Ja. Ist das einmal passiert oder mehrfach? Mehrfach. Wie oft? Also genau haben sie mir das nicht so geäußert, aber es soll öfters passiert sein, wo ich bei meiner Freundin gewesen bin. Mhm. Sie haben es dir erzählt, die Kinder? Meine Tochter hat es mir erzählt, unter Tränen. Hast du es ihr sofort geglaubt? Ja. Mhm. Sind beides Mädchen? Nein, ein Junge und ein Mädchen. Aber er hat es mit dem Jungen auch gemacht? Ja. Er ist sogar mit meinem Sohn baden gegangen. Als dein Mädchen dir das erzählt hat, da war es schon einige Male passiert. Ja. Wie hast du dann reagiert? Ich bin in Tränen ausgebrochen. Weil ich es einfach nicht verstehen kann, warum so ein Mensch überhaupt sowas den Kindern antut. Hm. Und dann, danach, du musst ja irgendwas unternommen haben. Sie hat mir das auf einen Sonntag erzählt. Am nächsten Tag war ich mit ihr beim Kinderarzt, weil sie über Bauchschmerzen klagte. Mhm. Danach bin ich zu meiner Freundin, habe ihr zu ihr gesagt, ich werde deinen Freund anzeigen. Es ist mir egal, wie du darauf reagierst oder sagst. Mhm. Ja, dann habe ich von ihr aus auch angerufen. Also sie hat dich auch ernst genommen? Ja. Ja. Also sie hat sich nicht auf die Seite von ihrem Freund gestellt? Nein. Und der Freund war nicht in der Wohnung zu der Zeit? Nein, er war bei einer anderen Freundin wegen dem PC heile machen. Dann hast du von da aus die Polizei angerufen? Ja, und habe gesagt, ich möchte eine Anzeige machen wegen Missbrauch. Mhm. Da haben sie gesagt... haben sie gefragt, wo ich denn jetzt zur Zeit bin, wo ich mich aufhalte. Habe ich gesagt, ich bin bei meiner Freundin. Und ob er auch da ist, haben sie gesagt, nein, im Moment nicht. Dann sollten wir die Wohnung von meiner Freundin verlassen, sind dann zu mir in die Wohnung. Mhm. Und da kam die Polizei, hat uns mitgenommen. Dich und die Freundin? Meine Freundin auch und hinterher noch die Kinder. Ja. Weil die Kinder Aussagen machen mussten. Und da kam das dann bei meinem Sohn raus, dass er ihn auch unsittlich berührt hat und mit ihm baden war. Wie? Die Kinder wurden sofort dann an dem ersten Tag von der Polizei mitgenommen? Ja, zur Vernehmung mit. Wie viel wir waren ja mit. Ja, genau. Wie viele Jahre genau liegt das jetzt zurück? Das war von 2009 bis 2010. Also noch gar nicht so lange. Mhm. Was ist jetzt aus dieser Sache geworden? Ja, es kam zu Gerichtsverhandlung. Er hat das alles erstmal abgestritten. Ja, und dafür hat er nur 2 Jahre und 4 Monate bekommen. Das heißt, im Moment sitzt er. Ja. Ja. Und mein Sohn hat ziemlich barbarische Angst, ihn überhaupt noch mal irgendwo zu begegnen. Das heißt, die Angst ist da, wenn der aus dem Gefängnis rauskommt, was ja schnell, die Zeit ist ja schnell rum. Ja. Und dann wird der Junge oder auch deine Tochter wieder konfrontiert mit dem. Ja. Ist deine Freundin mit dem noch zusammen? Nein. Also die hat sich ganz... Die hat sich gleich getrennt, weil sie, als ich danach aufgelegt hatte wegen der Polizei, ist sie auch in Tränen ausgebrochen und sagte mir, ich konnte dir nichts sagen, weil er permanent sie beobachtet hat, auf Schritt und Tritt. Sie hat auch nachher noch Schläge einkassiert. Was bedeutet, ich konnte dir nichts sagen? Heißt das, die Freundin wusste das schon? Ja, sie wusste es. Sie hat es mit eigenen Augen gesehen an ihrer Tochter. Und sie hat nichts unternommen, die Freundin? Nein, weil sie geschlagen wurde. Zeigst du mich an, kriegst du noch eine Körperverletzung obendrauf. Das ist für mich kein Grund, nicht zur Polizei zu gehen, muss ich dir sagen. Wenn ich ansehen muss, dass mein eigenes Kind missbraucht wird und ich weiß auch noch, dass das Kind von meiner besten Freundin missbraucht wird, hat man die Pflicht zur Polizei. Ja, finde ich. Ja, da gibt's aber, da darf man sich nicht einschüchtern lassen. Ja, hat sie aber. Als meine Tochter mir das dann erzählt hat unter Tränen, habe ich ihn am nächsten Tag auch angezeigt. Und er hat, obwohl es da noch einen Missbrauch gab, nämlich an dem Kind deiner Freundin, hat er nur 2 Jahre bekommen. Ja. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Warum überhaupt so wenig für das, was er verbrochen hat? Er hat bis zum Schluss alles abgestritten. Ja. Aber die Kinder sind doch sicher sehr intensiv auch von Psychologen befragt worden und das gibt auch Mittel, das rauszukriegen, auch durch die Kinder. Die Kinder haben nicht geredet, die hatten Angst. Obwohl du gesagt hast, ihr dürft jetzt reden oder könnt reden? Ja. Dann haben die Kinder, hat deine Tochter es bei der Polizei abgestritten? Nein, die haben das zugegeben, dass er sie unsittlich berührt hat. Aber die haben da haben sie es zugegeben. Er hat es alles beim Gericht abgestritten, wo das zur Gerichtsverhandlung kam. Warst du mit bei der Verhandlung? Ja, aber wir waren nicht drin, weil meine Freundin wollte nicht rein. Sie wollte ihn nicht nochmal sehen. Bist du noch befreundet mit dieser Frau? Nein, leider heute nicht mehr. Du sagst leider, warum leider? Ja, weil das eine gute Freundin war von mir. Aber ich bin in einer neuen Beziehung. Ich muss dich gleich unterbrechen. Ich würde dieser Freundin größte Vorwürfe machen, dass sie nicht frühzeitig Alarm geschlagen hat. Da kann ich nicht, weil wir waren so gut befreundet. Mensch, es geht um deine Kinder. Wenn die Frau vielleicht ja, eher den Mund, und den Mund aufgemacht hätte, hätte sie den Kindern vielleicht viel Leid erspart. Naja, du bist mit ihr nicht mehr befreundet. Nein, weil ich in einer neuen Beziehung bin. Ich bin mit meiner Jugendliebe zusammen. Aber warum bist du dann nicht mehr mit ihr befreundet? Weil sie der Meinung war, ich hätte keine Zeit mehr für sie, ich hätte nur noch Zeit für ihn. Und deswegen hat sie den Kontakt abgebrochen. Besteht denn die Gefahr, dass dieser Täter, wenn er aus dem Knast herauskommt, wieder in eure Gegend zieht? Möglich wäre es. Genau weiß ich es nicht. Das ist eine Schande. Ja. Das ist wirklich eine Schande, dass die Opfer weglaufen müssen vor den Tätern, nachdem die ihre Tat verbüßt haben. Dass es keine Auflagen gibt, dass die da nicht mehr hinziehen dürfen, zum Beispiel. Wie willst du, wann ist das genaue Entlassungsdatum, weißt du das? Nein, das weiß ich leider nicht. Aber grob kann man das ja ungefähr rauskriegen. Oder sich ausrechnen, das nächstes Jahr irgendwann, Ende nächsten Jahres, oder? Mhm. Ja. Ich meine, wenn deine Kinder so Angst haben davor und die reale Gefahr wirklich besteht, dass der euch über den Weg läuft, hast du auch Angst vor dem übrigens? Nee, ich habe keine Angst vor ihm. Vielleicht wäre dann die letzte Lösung, dass ihr wegzieht. Wäre das? Das habe ich vor. Ja. Das, also so traurig das ist, dass man als Opfer wegziehen muss, aber wenn es gar nicht anders geht, um deine Kinder zu schützen, dann würde ich das machen und dann würde ich die neue Adresse auch nicht dieser Freundin mehr zukommen lassen. Nicht, dass er die noch irgendwie rauskriegt über die Freundin. Ja, ich hab's vor, hier wegzuziehen. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe in der ganzen Geschichte? Ja. Irgendwie schon. Welche Vorwürfe wären das? Warum ich das überhaupt erst so spät gemerkt habe. Oder warum meine Tochter zu spät zu mir kam. Ja, natürlich macht man sich als Vater und Mutter, die stellt man sich die Frage, hab ich nicht richtig hingeguckt bei meinem Kind? War das Kind verstört? Hätte ich das sehen müssen? Und so weiter. Aber du hast dann, als du es erfahren hast, ja sofort das Richtige gemacht. Aber ganz schnell hast du das Richtige gemacht. Und das ist ja schon... Ja, weil ich Angst hatte, dass da noch mehr passieren könnte. Genau, genau. Sind deine Kinder denn in kinderpsychologischer Betreuung gewesen? Meine Tochter wollte permanent überhaupt nicht. Sie hat gesagt, ich habe keine Lust, nochmal über dieses Thema zu sprechen. Mein Sohn, der war... Aber er hat auch nicht gesprochen. So wurde das abgebrochen. Die Kinder waren damals 7 und 13. Welches Kind ist das Ältere? Die Tochter? Mein Sohn. Der Sohn ist der Ältere. Hast du denn für dich das Gefühl, dass du mit dieser ganzen Katastrophe schon einigermaßen zurechtgekommen bist für dich? Ich komme damit überhaupt nicht klar. Das höre ich. Wenn ich darüber nachdenke, dann fließen mir die Tränen. Weil es so eine Belastung ist. Das kann ich gut verstehen und ich glaube, fast allen Menschen ging es so, wie es dir geht. Ja, manche denken auch, ich spinne. Nein, wer das denkt... Die denken, ich habe mir sowas ausgedacht, aber sowas kann man sich nicht ausdenken. Wie kann man denn so einen Vorwurf machen? Die Sache stand vor Gericht, der Mann sitzt im Gefängnis. Wie kannst du dir das ausdenken? So ein Quatsch. Barita, ich finde diese Entscheidung gut, wenn du sagst, wenn das irgendwie für dich auch organisatorisch, finanziell möglich ist, wegzuziehen. Das ist für die Kinder gut und für dich ist es auch gut. Ja. Darüber hinaus rate ich dir dringend, damit du lernst, damit umzugehen, zu einer Therapie, eine Therapie zu machen, zu einem Psychologen zu gehen. Das musst du für dich tun und du musst es auch für deine Kinder tun, denn du musst dich auch deinen Kindern adäquat jetzt verhalten, ordentlich verhalten. Wenn du dich so angeschlagen fühlst und immer so traurig bist, ist das für die Kinder nicht gut. Ja, die sehen mich oft ab und zu mal allein. Genau. Deswegen möchte ich, dass mein Psychologe dich jetzt berät, was für eine Art von Beratung und Therapie du machen solltest. Und er wird dir auch erklären, wie man das macht, wo man das macht. Und mach es bald und mach es auf jeden Fall. Ja. Es ist nur gut für dich und deine Familie. Mhm. So, liebe Marita, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von Inga, meinem Psychologen, zurückgerufen. Ja. Der wird dir alles sagen und alles erklären. Mhm. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Kraft, um Abstand zu nehmen von diesen schlimmen Ereignissen. Ich danke. Du legst bitte auf und wir melden uns. Jo. Tschüss, Marita. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich will da raus. Zum Beispiel aus einer schlimmen Familie, aus einer Sekte, aus einer politischen Gruppierung, vielleicht aus einer Neonazi-Szene oder einer Hooligan-Szene. Ich will da raus, vielleicht aus einem unerträglichen Beruf, aus der Kriminalität oder aus einem Krankenhaus, aus einer Krankheit kann man ja auch rausrollen. Wenn ihr in einer Situation seid im Moment, in der ihr euch sehr, sehr unwohl fühlt und ihr nichts stärker wünscht, als da rauskommen zu wollen, dann könnt ihr sehr gerne morgen anrufen zu dem Thema unter der bekannten Telefonnummer oder euch auch per Mail anmelden, domian@wdr.de, und auch morgen wieder wie immer ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Hier ist Andreas. Andreas ist 47. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo. Ja, hallo Andreas. Andreas, macht bitte den Ton vom Fernseher oder vom Radio. Mal, ich mach mal den Ton ganz aus. Ne? Ja, das wäre sehr gut. Mach den ganz aus. Ja, ja, ich hab am Freitag schon angerufen und ich kann der Vorrednerin nur mitteilen, ich habe auch das Problem, dass ich meinen besten Freund verloren habe. Mhm. Heute Mittag um 12:45. Ja, du hast deinen besten Freund... Kann ich jetzt gar nicht hören. Ja, ich bin jetzt gerade etwas irritiert, die Vorrednerin, das war ja gerade ein anderes Thema, aber egal. Du hast heute deinen besten Freund verloren. Nee, ich habe heute Mittag meinen besten Freund verloren. Ich kann Domian auch gar nicht hören jetzt. Du kannst mich nicht hören? Doch, ich kann dich schon hören jetzt. Ja. Jetzt geht's. Ja. Dein bester Freund ist verstorben heute Mittag. Heute Mittag ist er verstorben, ja. An was ist er verstorben? Der ist, der ist die Treppe runtergeflogen und das war vor 13 Wochen und war so schwer verletzt? Ja, die inneren Verletzungen waren so schwer und ich wollte ihn ins Krankenhaus bringen, er wollte nicht und er wollte sich nicht untersuchen lassen. Und was war denn das für eine Treppe? War das im Treppenhaus? Ja, das ist so ein altes Hexenhaus. Wo man oben wohnt, wo es ganz steile Treppen gibt. Und ich habe in der Mitte geschlafen immer. Und wir haben wie so ein heterosexuelles Ehepaar zusammen gelebt. Aber ihr seid... Ich habe zwar meine eigene Wohnung und wie gesagt, er sein Haus. Und aber ihr seid, das habe ich nicht verstanden, seid ihr schwul, ein schwules Paar? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also beide heterosexuell und gute Freunde einfach. Genau, wir waren nur gute Freunde. Und absolut nur gute Freunde. Wie alt ist er geworden? Na, 60. Wie viel? 60. 60, ja. Dann ist er diese Treppe runtergestürzt und wollte zunächst nicht ins Krankenhaus. Nee, er wollte nicht ins Krankenhaus gehen. Und wie lange hat er sich zu Hause rumgequält? Ja, das ging ja noch 5 Tage. Dann habe ich ihn noch versorgt 5 Tage und dann habe ich ihn dann irgendwann ins Krankenhaus geschafft. Ich wollte gerade sagen, wenn der so schwere Verletzungen hatte, muss der doch unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Ja, der hatte die vorher schon. Der ist mit einer türkischen Freundin zusammen gewesen und da ist er schon zu seinem 60. Geburtstag die Treppe runtergeflogen vor 5 Wochen vorher. Warum hat er? Da wollte er auch nicht da rein. Warum wollte er nicht ins Krankenhaus? Naja, er wollte nicht. Er ist Leiter vom Jugendamt in unserer Stadt. Er hat da eine riesen Reputation und das wollte der nicht. Das kam für ihn nicht in Frage. Verstehe ich nicht. Wenn man Leiter im Jugendamt ist, kann man ins Krankenhaus gehen, wenn man einen Unfall hat. Ja, aber jeder Mensch ist anders. Ja, aber dann ist er ins Krankenhaus gekommen und man hat festgestellt, dass er schwere innere Verletzungen hat. Ja, 5 Tage später hat sein Sohn mich angerufen und sein Vater geht 50-50. Und an was ist er nun heute letztendlich verstorben? An der inneren Verletzung. Nierenversagen, Leberversagen, Lunge, alles hat versagt. War er noch bei Bewusstsein? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie lange schon nicht mehr? Ja, seit ungefähr 6 Wochen. Ach, so lange schon nicht mehr bei Bewusstsein. Ja, ja. Er wurde irgendwann mal wach. Und dann ist er irgendwann wieder dann wieder eingeschlafen und dann hat man ihn wieder wach gemacht. Und ja, Tomi, ja. Warst du dabei heute? Bitte? Warst du heute dabei, als er gestorben ist? Nein, das war ich bewusst nicht. Ich wurde gestern Abend eingeladen, aber ich habe das bewusst nicht gemacht. Warum? Weil das stehe ich nicht durch. Hm. Das stehe ich nicht durch, weil ich habe so viele, in den letzten 2 Jahren, so viele extreme Lebensschwierigkeiten gehabt. Das kann ich nicht auch noch haben. Hm. Diese Freundschaft, wie wichtig war die für dich und dein Leben? Das Wichtigste. Das Wichtigste? Das Wichtigste, Domian. Echt das Wichtigste. Das heißt ja viel. Das heißt ja sehr viel. Ja, ich habe in den letzten 3 Jahren meine Frau verloren, meinen Sohn verloren und meinen besten Freund verloren und jetzt auch den Hubert verloren. Ich habe 4 Menschen verloren. Also gab es in 1,5 Jahren. Da gab es noch einen guten Freund, den du verloren hast. Und jetzt diesen. Bitte? Ich sag, da gab es noch einen guten Freund, den du verloren hast. Und jetzt diesen heute. Und jetzt noch diesen. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich lass mich jetzt... Ich weiß das mittlerweile, weil ich Alkoholiker auch bin. Ach, das auch? Und bevor ich jetzt abstürze, habe ich mich jetzt einweisen lassen. Ich gehe übermorgen in die Klinik. Mhm. Weil ich stehe das Ganze nicht mehr durch. Ja, dann will ich dir sagen, dann ist das eine sehr schlaue und kluge Entscheidung, die du da getroffen hast. Bist du denn, wie lange bist du schon Alkoholiker? Junge, das ist eine gute Frage. Ich bin, ich war jahrelang Millionär und ich hatte nie finanzielle Probleme. Ich kann das gar nicht definieren, ich denke 2008 ist das abgerutscht bei mir. Ich habe, wie man sich das vorstellt, Ferrari, Lamborghini, Villa, alles gehabt. Und woher hast du so viel Geld gehabt? Ja, kann ich dir sagen. Ich war Geschäftsführer, Gesellschafter von Mineralbrunnen. Im Ruhrgebiet habe ich die ganzen Mineralbrunnen, die also alle Mineralwasser herstellen. Ja, die gehört mir zu 35%. Ist das Geld heute alle weg? Bitte? Ist das Geld weg? Ja, es ist alles weg. Was hast du denn? Du kannst es doch nicht nur versoffen haben, das Geld. Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff gehabt. Ich war dauernd in irgendwelchen Clubs und ja, scheiße. Du hast keine Frau. Bitte, doch, ich habe noch eine Ehefrau. Du hast noch eine Ehefrau? Ja, klar. Und die hat sich dann 2008 von mir getrennt. Ach so. Also, du und hast danach brannte bei mir alles. Danach, am 8. Januar 2008, brach bei mir alles zusammen. Ja. Bist du jetzt ist so viel Geld weg, dass du heute sagst, ich bin ein armer Mann? Ich habe Hartz IV. Das ist ja unglaublich. Ja. Domian, ich verstehe, ich höre dich nur ganz dünn, muss ich sagen. Aber ich höre dich noch. Ja, ich höre dich auch gut. Also ja, insofern ist es. Also ich habe 2008 im Januar alles verloren, was man als Mensch verlieren kann. Jetzt, und ich weiß gar nicht, Domian, wie ich da überhaupt durchstehe. Mhm. Und jetzt habe ich in der Klinik einen guten Freund, der Jugendamt von der Stadt, wo ich ja jetzt nicht den Namen sagen muss, aber ich kann das auch ruhig sagen. Naja, musst du auch nicht sagen, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. So, der war Leiter von dem Jugendamt. Ja. So, ich finde, André, ich muss mal dich unterbrechen, weil unsere Sendung gleich vorbei ist. Ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass du dich quasi selbst einweist in eine Klinik, weil die Situation so ernst ist, dass du es gar nicht alleine schaffst. Ich möchte dich aber jetzt auch nicht so abservieren. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Machst du das bitte? Okay, gerne. Gut. Doch, ja. Bis gleich, Andreas. Danke. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik Alina Marquis. Morgen heißt unser Thema Ich will da raus. Wer fühlt sich von euch in einer sehr unglücklichen Lebenssituation? Bis morgen. Ein Radio, was live wieder fern.